Der Sprecher des Außenministeriums, der DVK, gab am 17. August eine Stellungnahme ab. Darin hieß es, laut Meldungen haben die USA in die Luftwaffenbasis Anderson auf der Insel Guam, wo bereits die strategischen Bomber B-52H aufgestellt sind, am 6. August zum ersten Male nach 10 Jahren mehrere strategische Bomber B-1B und am 9. August drei strategische Bomber B-2A eingeschleppt. Sie hatten die strategischen Vermögen wie atomgetriebene Flugzeugträger und Atom-U-Boote in die Gewässer der Koreanhalbinsel und in deren Umgebung hintereinander eingeführt, die Stationierung von THAAD in Südkorea offiziell beschlossen und haben wiederum die strategischen Atombomber auf die Insel Guam eingeschleppt. Es beweist, dass der Plan der USA für den atomaren Präventivschlag gegen die DVK in die Praxis umgesetzt wird. Es ist kein Zufall, dass die Weltöffentlichkeit tiefe Besorgnis und Wachsamkeit gegenüber der Verstärkung der atomaren Streitkräfte der USA zeigt, die im Vorfeld der gemeinsamen Militärübungen Ultra Freedom Guardian noch offener wird. Diese militärische Handlung der USA zählt nicht nur auf den plötzlichen atomaren Präventivangriff gegen die DVRK. Sie ist ein Kettenglied für die Verwirklichung ihrer dunklen Strategie dazu, im asiatisch-pazifischen Raum Russland und China zurückzuhalten und in der Region die militärische Oberhand weiterhin aufrechtzuerhalten. Die Armee und Bevölkerung der DVRK werden der nuklearen Bedrohung und Erpressung durch die USA nicht untätig zusehen und ihre gerechte nukleare Abschreckungskraft für den Schutz der Souveränität und Sicherheit des Landes weiter verstärken. Wenn die USA die Zeittendenz und die strategische Stellung der DVRK falsch kalkulieren und sich unvernünftig benehmen, werden alle Stützpunkte der USA-Truppen im pazifischen Operationsgebiet, einschließlich der Insel Guam, durch den allseitigen und wirklichen Angriff der Armee der DVRK vernichtet werden.